Anlässlich des Tages der Sonne gab es in China Kim Il-sung'e Kim Jong-il Ausstellung, in Finnland und Peru Vortrag und Ausstellung der Bücher, Fotos und kunstgewerblichen Handarbeiten Koreas und in Südafrika und der Internationalen Demokratischen Frauenföderation Festmeeting. An den Veranstaltungsorten waren die Fotos über das unvergängliche revolutionäre Leben und die Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und die revolutionäre Tätigkeit von Genossen Kim Jong-un zu sehen. Außerdem waren ihre unvergänglichen klassischen Werke, die Bücher und Fotos über Zuze Korea, die kunstgewerblichen Handarbeiten, die vom schöpferischen Talent der Koreaner zeugen, und die Kim Il-sungen und Kim Jong-ilien zur Schau gestellt. Auf der Veranstaltung in Finnland wurde ein Glückwunschtelegramm an Genossen Kim Jong-un angenommen.